Überall begegnet dir der Herr. Überall begegnet dir sein Wort. Er bietet dir seinen Frieden an, den die Welt nicht geben kann. Ich ging durch die Straßen der Städte und sah das Treiben der Welt. Die Hast der eilenden Menschen, die Jagd nach dem Glück und nach Geld. Überall begegnet dir der Herr. Überall begegnet dir sein Wort. Er bietet dir seinen Frieden an, den die Welt nicht geben kann. Ich sah auch die Schrecken der Kriege, die Gier der Menschen nach Macht. Und laut hätt ich gern gerufen, dass er uns den Frieden gebracht. Überall begegnet dir der Herr. Überall begegnet dir sein Wort. Er bietet dir seinen Frieden an, den die Welt nicht geben kann. Begegnet dir der Herr. Überall begegnet dir sein Wort. Er bietet dir seinen Frieden an, den die Welt nicht kennt.